Erster kommt, wir wollen für den Herrn singen. Er ist wie ein starker Fels und rettet uns. Zweiter, wir gehen zu ihm und sagen Danke. Wir singen frohe Lieder für ihn. Dritter, der Herr ist ein großer Gott. Er ist ein König über alle anderen Götter. Vierter, er hält die tiefen Orte der Erde in seiner Hand. Auch die hohen Berge gehören ihm. Fünfter, das Meer gehört ihm, denn er machte es. Er formte auch das trockene Land. Sechster, kommt, wir wollen vor ihm knien. Wir beten zum Herrn, denn er machte uns. Siebter, er ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Er passt auf uns auf. Hört heute auf seine Stimme. Achter, seid nicht stur wie die Menschen früher in der Wüste. Das war in Meriba und Massa. Neunter, dort testeten eure Väter mich. Sie sahen meine Taten, aber sie vertrauten mir nicht. Zehnter, ich war 40 Jahre lang böse auf diese Menschen. Sie wollten nicht auf mich hören. Elfter, ich war zornig und sagte fest, diese Menschen kommen nicht an meinen Ort der Ruhe.